12 Monate, ein Jahr, 20 Jahre ist es her, dass meine Mutter mich gebar. War es es auch, dass mein Vater mich verließ, auch meine Mutter meinen Bruder seines Lebens verwies. Relativ ist die Zeit und wird nicht aufhören zu drehen. In jeder Sekunde, die vergeht, kann ein Leben entstehen oder verwehen. Die Veränderung unendlich sein, etwa ein Jahr her. Magic Wipes und Klangdesign wurden geboren. Macht Veränderung mit, es kam ziemlich plötzlich. Und nun sind wir nicht mehr zu dritt, sondern zu zweit. Leben wir nun unseren Traum. Ich blicke zurück und ich glaube es kaum. Ich sehe mich und ich sehe auch dich. Zwei Freunde für ewig, solange Wasser Sonnenlicht bricht, werde ich Hip-Hop-Musik inhalieren. Für immer zusammenhalten und Ladies elektrisieren. Zwar gehen wir nach vorn, doch bewegen wir uns nicht. Zwar reden wir viel, doch sagen tun wir nichts. Doch damit ist jetzt Schluss, es ist Zeit zum Besinnen. Zeit um Prüfung zu bestehen, etwas Neues zu beginnen. Zwar gehen wir nach vorn, doch bewegen wir uns nicht. Zwar reden wir viel, doch sagen tun wir nichts. Doch damit ist jetzt Schluss, es ist Zeit zu überlegen. Zeit um Prüfung zu bestehen, eigene Wege zu gehen. Ich laufe durch eine Welt aus Schwarz und aus Weiß. Eine farblose Welt, die nicht mehr weiß, was es heißt und wie es geht. Funktioniert, Wärme zu verspüren. Ich versuche durch meine Reime etwas Farbe zu versprühen, um eine graue Welt etwas bunter zu gestalten. Um auch ab und zu mal einen zurückzuschalten, um die Augen zu schließen, um besser zu sehen, um die Wahrheit zu erkennen und das Leben zu verstehen. Ich drehe nun am Rad, am großen Rad der Zeit. Segel über magische Flüsse in eine Ewigkeit, die mich umgibt, mich durchdringt und in mir fließt, die sich erst dann öffnet, wenn mein Auge sich schließt. Es ist zu bequem zu sagen, das schaffe ich nicht. Ist es zu extrem zu behaupten, das was hier bin ich, weiß ich nicht. Doch die Antwort, die gibt die Zeit. Cap diem, Baby, und bleib immer bereit. Zwar gehen wir nach vorn, doch bewegen wir uns nicht. Zwar reden wir viel, doch sagen tun wir nichts. Doch damit ist jetzt Schluss, es ist Zeit zu überlegen. Zeit um Prüfung zu bestehen, eigene Wege zu gehen. Zwar gehen wir nach vorn, doch bewegen wir uns nicht. Zwar reden wir viel, doch sagen tun wir nichts. Doch damit ist jetzt Schluss, es ist Zeit zum Besinnen. Zeit um Prüfung zu bestehen, etwas Neues zu beginnen. Es begab sich zu der Zeit, als Tobi und Stefan ins Studio kamen und diesen Song aufnahmen. Und er wurde fett. Ich habe mich gefragt, warum mache ich Musik? Es war eines Nachts, als mein Traum mir verriet, wie es geht, Gedanken in Worte zu fassen. Was es heißt, diese Worte auf eine Masse loszulassen. Und erst dann wird es klar, dass nicht allen das gefällt, was ich sage, meine Wenn, mein Reim, die Nacht erhält. Zerschellt so manch ein Stern am blauer Horizont. Und ein kleiner Stern liegt für einen Moment in Front. Denn er erkannte die Zeit und sprang auf seinen Zug, schöpfte neue Kraft und ist so voll die Pumpe Mut, bereit einzukehren in den Saal der Musik. An seiner Seite der Mann, der die Musik produziert. Und gemeinsam werden sie jede Hürde nehmen. Gemeinsam werden sie den Weg nach vorne gehen. Gemeinsam werden sie den Hip-Hop pulsieren und niemals ihre Ziele aus den Augen verlieren. Zwar gehen wir nach vorn, doch bewegen wir uns nicht. Zwar reden wir viel, doch sagen tun wir nichts. Doch damit ist jetzt Schluss, es ist Zeit zum Besinnen. Zeit um Prüfung zu bestehen, etwas Neues zu beginnen. Zwar gehen wir nach vorn, doch bewegen wir uns nicht. Zwar reden wir viel, doch sagen tun wir nichts. Doch damit ist jetzt Schluss, es ist Zeit zu überlegen. Zeit um Prüfung zu bestehen, eigene Wege zu gehen.